In Zusammenhang damit, dass die USA wiederum ein Atom-U-Boot ins Südkorea eingeschleppt haben, beantwortete ein Sprecher des DVK-Außenministeriums am 15. Juli die Fragen eines Reporters der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur. Der Sprecher sagte wie folgt: Die USA, die im Juni das Atom-U-Boot Mississippi und einen Verband vom strategischen Bomber B-52H in Südkorea eingesetzt hatten, haben am 13. Juli das supergroße 18.000 Tonnen Atom-U-Boot Ohio, das zum Raketenangriff fähig ist und die Stealth-Funktion hat, in Südkorea eingeschleppt. In der Zeit, wo sich die DVK-USA-Beziehungen und die Lage der Region extrem verschlechtert haben, setzen die USA ihre strategischen Atomangriffsmittel hintereinander auf der koreanischen Halbinsel ein. Das ist ein Ausdruck ihrer feindseligen Absicht dazu, um jeden Preis mit Gewalt die DVK zu vernichten und ihre Ambitionen darauf, ihre Konkurrenten in der Region militärisch zu unterdrücken und ihre militärische Vorherrschaft in Nordostasien zu verwirklichen. Der dauerhafte Frieden auf der koreanischen Halbinsel und in der Region ist durch die einseitige Bemühung der DVK nicht zu verwirklichen. Es ist erst dann möglich, wenn der militärischen feindlichen Handlung der USA, des Hauptverantwortlichen für die Zuspitzung der Lage und ihrer anachronistischen feindseligen Politik gegenüber der DVK ein Ende gesetzt wird. Die gegenwärtige Situation, wo die USA hartnäckig eine feindselige Politik gegenüber der DVK verfolgen, veranlasst die DVK dazu, ihre nuklearen Abschreckungsmittel für Selbstverteidigung weiter zu verstärken. Der Wille der DVK, die von den USA verursachte Atomkriegsgefahr gestützt auf die mächtigen nuklearen Abschreckungsmittel völlig zu beseitigen und den Frieden auf der koreanischen Halbinsel und in der Region zu verteidigen, bleibt unerschütterlich.